ins Inland. Was wäre die Große Koalition ohne Streit? Im Mittelpunkt der jüngsten Auseinandersetzung steht Heiko Maas, der Justizminister. Der hatte sich, so bekamen jedenfalls einige den Eindruck, in der Debatte um die Verschärfung des Strafrechts bei Vergewaltigung dem Team Gina Lisa angeschlossen. Das war ein Prozess gegen ein Model, der nicht nur durch die Boulevardpresse getrieben wurde. Der Minister äußert sich nicht zu konkreten Strafverfahren, heißt es aus dem Justizministerium. Der Fokus dagegen berichtet, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble habe Maas Vorgehen im CDU-Präsidium als Einmischung gerügt. Falk Steiner aus unserem Hauptstadtstudio, was ist eigentlich aus Ihrer Sicht dran an der Geschichte? Ja, man muss es wahrscheinlich erst einmal ein wenig auseinander ziselieren, was denn dort genau tatsächlich gesagt wurde und von wem. Das eine ist, dass berichtet wird eben vom Fokus, dass während einer CDU-Präsidiumssitzung in der vergangenen Woche Wolfgang Schäuble gesagt hätte, ein anständiger Minister müsste da zurücktreten, und zwar deshalb, weil er sich im Rahmen seiner Äußerungen zu einer möglichen Verschärfung des Sexualstrafrechts eben doch irgendwie eingemischt habe in den konkreten Fall. Ich muss sagen, ich tue mich damit etwas schwer, das so zu sehen, denn es gibt keine direkte, offensichtlich in dem Zusammenhang stehende Äußerung des Ministers. Und man kann es auch ganz anders sehen. Die linken Rechtspolitikerin Halina Wawrzyniak, mit der konnte ich eben kurz vor dieser Sendung noch sprechen, die hat eine ganz explizite Meinung zu den Äußerungen Schäubles. Also ich finde es schon ein bisschen unanständig, und es ist irgendwie auch ein Treppenwitz der Geschichte, dass derjenige, der für einen der größten Parteifinanzierungsskandale der Bundesrepublik mit Verantwortung trägt, jetzt meint, darüber reden zu müssen, wie sich Menschen anständig verhalten, wie sie Kompetenzen überschreiten. Wenn sich jemand zu so einer Frage überhaupt nicht äußern kann, dann ist es Wolfgang Schäuble. Das ist natürlich auch ein hartes Urteil in die andere Richtung, auch ganz klar. Aber man muss sagen, tatsächlich ist Heiko Maas an der Stelle zumindest bislang eigentlich nichts Konkretes nachzuweisen. Also eine Differenzierung in anständige und unanständige Minister im Kabinett wäre ja auch was Neues. Schwerer wirken auf mich allerdings Vorwürfe, die es auch gibt, die unter anderem die Grüne Renate Künast erhebt gegen Heiko Maas. Da geht es möglicherweise um Lügen, und zwar im Zusammenhang mit dem Rauswurf vom Generalbundesanwalt, der damals Harald Range hieß. Ja, das ist tatsächlich ein Vorwurf, der, wenn er sich denn bewahrheiten sollte, definitiv schwerer wiegen würde. Aber auch dort ist das Ganze wieder mit Vorsicht zu genießen. Es gab eben an einem 19. August 2015, also vor einem Jahr, gab es eine Sitzung des Justizausschusses, und eben dort, da hatte sich Heiko Maas eingelassen zu dem Vorwurf, dass das Justizministerium sich in die Ermittlungen nicht nur eingeschaltet habe, sondern auch eine Weisung erteilt habe an eben Harald Range, eben dann die Ermittlungen gegen Netzpolitik.org im Rahmen dieser Landesverratsaffäre, die auszusetzen. Heiko Maas sagte damals laut Protokoll wörtlich, es gab keine Weisung, das wurde so zwischen der Staatssekretärin, die hieß Stefanie Hubig, und dem Generalbundesanwalt, das war Harald Range, wurde eben keine Weisung vereinbart. Es wurde weder Kritik geübt, noch wurde gegen dieses Vorgehen Widerspruch erhoben. Das ist der Punkt, um den es jetzt geht, denn nun gibt es eben Aktennotizen, die das zu widerlegen scheinen. Nur muss man auch da ganz klar sagen, diese Aktennotizen stammen von der Generalanwaltschaft, also von der Bundesanwaltschaft, also von einem Mitarbeiter von Harald Range. Das ist natürlich in dem Sinne auch keine unabhängige Quelle, aber natürlich, wenn es sich denn bewahrheiten sollte und der Minister die Unwahrheit gesagt hätte, dann wäre das tatsächlich ein gravierender Vorwurf. Bleibt die Frage, wem nützt es, wem schadet es und warum der Streit, warum gerade jetzt, schießt sich möglicherweise die CDU auf einen potenziellen Nachfolger von Sigmar Gabriel ein? Es gab ja sogar Vorwürfe wegen eines Tweets, in dem der Minister Maas die Punkband Feine Sahne Fischfilet für ihr Engagement in Mecklenburg-Vorpommern gelobt hatte. Ja, es scheint ein wenig so zu sein, dass man sich bei der Union nun sehr stark auf Heiko Maas eingeschossen hat. Der Minister gilt ja als einer der Aktivposten der Sozialdemokraten innerhalb dieser Bundesregierung. Und viele seiner Vorhaben und auch seiner Pläne sind sehr umstritten. Auch gerade von Unionsseite werden viele davon abgelehnt. Man muss dazu wissen, jetzt in diesem Herbst stehen eigentlich tatsächlich noch einige große Entscheidungen an. Und dann ist vielleicht ein beschädigter Heiko Maas im Sinne der Union. Es ist nicht zuletzt zum Beispiel die Strafrechtsreform, um die es in diesem Herbst noch einmal sehr stark gehen wird. Also da gibt es wirklich noch große Baustellen. Man kann wohl davon ausgehen, dass es einigen in der Union, sicherlich nicht allen, darum geht, eben diesen Minister ein wenig, sagen wir, sturmreif zu schießen, um hinterher eine bessere Verhandlungsposition zu haben. Vielen Dank, Falk Steiner. 19 Jahre nach ihrem Tod ist Mutter Teresa heute vom Papst heilig gesprochen worden. Bei einer Messe auf dem Petersplatz in Rom nahm Franziskus die Ordensfrau in das Verzeichnis der Heiligen der katholischen Kirche auf. Mutter Teresa war bereits 2003 in einem Schnellverfahren selig gesprochen worden, nachdem ihr der Vatikan eine erste Wunderheilung zugeschrieben hatte. Aus Rom, Jan-Christoph Kitzler.